Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Gott segne dieses Wort. Absolute Wahrheit. In diesem Bibelvers hier aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, lernen wir mehr über die absolute Wahrheit, Gottes absolute Wahrheit, die absolute Wahrheit in Jesus Christus. Und dieser Vers ist entscheidend, denn hier haben wir eben Gott im Fleische, unseren Herrn Jesus Christus, der eben uns erinnert, dass er der einzige Weg ist zu unserem himmlischen Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gott segne dieses Wort. Und diese Wahrheit in Verbindung dann mit Johannes Kapitel 15, Vers 5, wo Jesus dann sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gott segne dieses Wort. Haben wir die absolute Wahrheit, dass Gott, Jesus Christus, Gott im Fleische ist. Dieses ist bestätigt worden durch die Wiederauferstehung. Jesus Christus ist gestorben für uns am Kreuz, wiederauferstanden nach 3 Tagen und dann in den Himmel gefahren und hat uns dann den Heiligen Geist geschickt, wenige Zeit später. Und somit durch die Wiederauferstehung ist eben jedes Wort, was Jesus Christus spricht, bestätigt worden. Das ist nur einmal in der Menschheitsgeschichte passiert und das wird nicht nochmal so passieren. Und denn Jesus Christus ist eben, wie uns auch die Bibel sagt, ohne Sünde geboren worden, nämlich durch den Heiligen Geist empfangen worden, durch die Jungfrau Maria und eben auch wieder durch den Heiligen Geist nach seinem Tod wieder auferstanden. Ja? Und so passt das alles zusammen und es ist eben nicht so, dass alle Wege oder alle Wege führen zu Gott und dass man an Christus glaubt, das ist einer von vielen Wegen, das ist falsch. Denn es ist die Wiederauferstehung, die eben jedes Wort von unserem Herrn Jesus Christus bestätigt, wie wir hier sehen im Johannesevangelium. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir uns das zu Herzen nehmen und auch verstehen, dass unsere Erlösung nur in und durch unseren Jesus Christus kommen kann. Ja, das ist die absolute Wahrheit auch hier, die wir im Epheserbrief haben. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9, wir lesen, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Gott segne dieses Wort. Und hier haben wir eben auch dann wieder die Bestätigung, dass es Gottes Gnade ist, durch unseren Glauben, dass wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, uns von der Sünde abwenden, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus eingehen, durch den Heiligen Geist besiegelt sind, bestätigt, dass unsere Erlösung vollkommen ist durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat und eben, dass wir dann diese absolute Wahrheit, die wir im Johannesevangelium finden, wahrnehmen können als reuige Sünder. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist als Gott im Fleische und was er für uns getan hat am Kreuz, dass er für die Sünden, ist für die Sünden aller Menschen gestorben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und dass wir eben als Reue zu ihm kommen, das heißt, wir wenden uns von der Sünde ab, und er bestätigt das dann durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen kommt. Und die Bibel ist eben Gottes Ausdruck, Gottes absolute Wahrheit ausgedrückt. Jedes Wort der Bibel ist eben Gottes Wort und ist eben auch bestätigt worden durch die Wiederauferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Seht ihr, wie das alles zusammenpasst? Und das ist dann der Heilige Geist, der uns hilft, nicht nur die Bibel zu verstehen und dass wir es hier mit echten Situationen, ja, von Anfang vom ersten Buch Mose bis zum Alten Testament, bis zur Offenbarung im Neuen Testament zu tun haben und dass Jesus Christus tatsächlich als Gott im Fleische gekommen ist und das getan hat am Kreuz, was wir selber nie tun können und uns eben einlädt in unserer persönlichen Beziehung mit ihm als Reuegesünder zu wachsen. Und er hilft uns dann, Gottes Wort, die Bibel, mehr und mehr zu verstehen. Je mehr wir lesen und je mehr wir über Jesus lesen und was er getan hat und auch alles andere, egal was wir lesen in der Bibel, aber besonders das, was unser Jesus Christus getan hat, umso mehr leitet uns der Heilige Geist und hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und wir wollen also auch dann Respekt haben vor unserem Herr Jesus Christus und vor der Bibel auch. Ja, das ist Gottes Wort. Und nicht nur Respekt, sondern eben auch verstehen, dass das eben Gottes Einladung ist und uns hilft, tagtäglich persönlich in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Ganz wichtig, ganz wichtig. Unser Herz ist Jesus Christus zugewandt als Reuegesünder. Er wendet sich uns zu, ja. Und er ist, wie wir auch hier aus dem Epheserbrief sehen, es ist durch Gottes Gnade, dass wir zum Glauben zu Jesus Christus kommen. Auch ein Geschenk. Unser Glaube. Wir denken, das ist etwas, was wir tun. Nein, das ist nicht so. Das ist auch ein Geschenk, welches uns unser Jesus Christus gibt in seiner Gnade. Und sein Anliegen ist, dass alle Menschen zu ihm kommen, wo noch Zeit ist, zeitlebens. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Leider sagt uns die Bibel aber auch, dass manche Menschen leider Christus ablehnen und das ewige Leben, die Erlösung ablehnen. Und das ist leider so. Aber wir beten dennoch für alle Menschen, dass sie zeitlebens zu Christus kommen. Ja, dass der Heilige Geist letztendlich spricht in die Herzen der Menschen. Und wir beten für alle Menschen, dass sie zu Christus kommen, wo noch Zeit ist. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und für die absolute Wahrheit, die wir hier haben, dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, durch den Heiligen Geist und uns ermutigst und uns einlädst in unsere Herzensangelegenheit, als unser liebender himmlischer Vater, unser Herrgott, durch die Bibel tagtäglich zu wachsen und uns auch leitest auf deinem rechten Weg, von jetzt bis in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.